Warum habe ich kein Italienisch gelernt? Hallo und herzlich willkommen zum 6. Connencast im Jahr 2015. Mit dabei sind diesmal Philipp. Hallo, schönen guten Tag. Kevin. Moin, würde Philipp sagen. Olli. Jo, hallo alle zusammen. Und ich bin Bianca, auch mal wieder da. Genau, ja. Gut, dann beginnen wir heute mit dem... Wie Philipp einfach alles übernimmt dann. Na gut. Wie bei TV Total am Anfang, ne, immer. Ja, jetzt her mit dem Mikro, gut gemacht. Kommt dich hin und dann Feierabend. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Connencast. Wir beginnen direkt mit ein paar News aus unserer Community. Da ging es los mit dem Charaktercontest Nummer 6, der im letzten Monat im Connen-Forum lief. Am 4. Mai startete er. Da hatten wir letztes Mal auch schon drüber berichtet. Nun ist er schon vorbei, schneller als gedacht wurde. Und gewonnen hat, Trommelwirbel, Genta Kojima. Das ist sehr erstaunlich. Das war ein Gag, oder? Das war ein Gag, Leute. Da, ihr habt euch gegen uns verschworen. Irgendwer wurde mit Aal auf Reis bestochen. Ah nee, das hätte er selber gegessen. Ja, auf Platz 2 landete Konnen Edogawa. Und Drittplatzierte Jin, ne? Im Finale war Jin. Ja. Die drei konnten sich im Finale miteinander messen. Diesmal als Neuerung gab es ein zweiteiliges Finale. Das heißt, es gab zwei Tage, zwei verschiedene Abstimmungen. Das heißt, man hatte zwei Stimmen, die man vergeben konnte. Am Ende hatte sich Genta knapp mit, ich meine, einer Stimme Vorsprung gegenüber Konnen Edogawa durchgesetzt. Also, wenn ihr nicht abgestimmt habt, dann jetzt selber Schuld, ne? Jetzt noch nach. Konnen hätte gewinnen können zum zweiten Mal. Der erste Charakter, der das zweite Mal gewinnen könnte. Aber es sollte nicht so sein. Jetzt ist auch Genta im Kreis der Charakter-Contest-Sieger aufgenommen in der 6. Ausgabe. Ich glaube, ich kriege gar nicht mehr alle zusammen. Wermut hat mal. Shinichi Ai hat auch gewonnen. Akai bestimmt auch, ne? Also, ich glaube, ja. Wundern. Akai ja, wenn nicht, dann Okia, ja, ne? Sonst, wer von euch kann die genaue Reihenfolge aufsagen? Schreibt's in die Kommentare. Ihr könnt es auch recherchieren, ja, genau. Schickt uns eine Postkarte. Genau, apropos Postkarte, machen wir gleich damit weiter. Wir hatten eine Postkartenaktion mit dem Titel Gute Besserung, Aoyama-Sensei. Was hatte es denn damit auf sich, Olli, Bianca und Kevin? Ja, ganz einfach. Postkarten, an denen ja eigentlich im Krankenhaus liegenden Gosho Aoyama zu senden. Wir haben uns da mit Edmund Anker zusammengetan, gesagt, hey, wenn wir verrückte Deutsche ein Päckchen zu Shogakukan schicken, dann stecken die das doch gleich in Flammen. Und tatsächlich, die haben uns zugestimmt und gesagt, naja, dann übernehmen wir das eben für euch. Und also nein, das haben sie so nicht gesagt. Aber auf jeden Fall haben wir uns dann zusammengetan. Wir haben über 100 Postkarten verschickt nach Japan zu Shogakukan. Man hat uns beigepflichtet, ja. Die kommen wirklich bei Gosho Aoyama an und eine Rückmeldung kann man uns aber nicht versprechen. Aber sie sollten da sein. Sie sind vielleicht jetzt schon da. Vielleicht kommen sie morgen an. Man weiß noch nicht so ganz genau, aber ich denke, die sind auf einem guten Weg. Vor allem gute Fans hat er ja. Über 100. Ich meine, bei Gewinnspielen schaffen es immer mehr mitzumachen, aber naja, okay. Das sind wieder dann die Geier, ne? Die also, Finales. Es kostete ja auch Geld für die Postkarten und die Briefmarken, aber nichtsdestotrotz haben sich über 100 Fans nicht lumpen lassen, Postkarten auf Japanisch und Englisch zu verfassen. Und sogar einer hat ein Lied für Gosho Aoyama geschrieben. Manche haben gezeichnet. Also ihr wart sehr kreativ. Vielen Dank, Leute. Und wir hoffen einfach mal, dass Gosho sie doch nicht als Brennholz verwendet. Vielleicht beantwortet er eine einzige, das wäre schon genug eigentlich, aber man weiß ja nie, was genau, Aoyamas Kopf abgeht. Man auf Postkarten ja auch immer den Absonderen schreibt, ne, Philipp? Ja, ja. Der schreibt uns eine E-Mail mit herzlichen Dank, Germany, und das war's. Genau. Arigato. Habt ihr eure Namen nicht aufgeschrieben? Die Namen ja, aber doch nicht die Adresse. Connennews.org steht drauf, auf jeder Postkarte. Ja, sehr gut, ne? Das sollte er mal raufschauen. Ihr übrigens auch. Aber erst den Conncast weiterhören, denn jetzt geht's weiter. Genau, und apropos Conncast, wir hatten noch einen anderen Conncast im letzten Monat, die 84. reguläre Ausgabe, der 84. Themenpodcast, alles zur dicken FBI-Selection, die haben wir uns genauer angeschaut, da könnt ihr alle Details zu dem dicken, fetten Sonderband, der zweitdickste nach der Special Black Edition, nachhören. Und ja, wenn ihr da weiteres wissen wollt, dann dort gerne mal reinhören. Zudem habe ich... Reinhören kann ich trotzdem sehr empfehlen. Genau, ja. Geht auch auf connennews.org oder ihr hört am Ende des Podcasts die Verweise an. Da wisst ihr auch, wo ihr den Podcast nachhören könnt. Also bis zum Ende dranbleiben, damit ihr wisst, wo ihr den Podcast hören könnt. Und vorspulen ist nicht erlaubt. Genau. Zudem hatte ich noch ein Wort zum Sonntag veröffentlicht mit dem Titel Zeit zum Innehalten, Aoyama. Da geht es um den aktuellen japanischen Manga. Es sind noch einige Spoiler drin, also wenn ihr nicht auf dem aktuellen japanischen Manga-Stand seid, dann dort am besten nicht reinlesen. Ansonsten aber sehr empfehlenswert. Natürlich ist ja ein Wort von zum Sonntag von mir. Ja, da geht es dann mal so um die Politik, wie Aoyama gerade die Kapitel veröffentlicht, Politik? Was er rausbringt. Da werden wir auch im späteren Verlauf dieses News-Podcasts noch näher drauf eingehen, denn Aoyama liegt ja offensichtlich im Krankenhaus, aber schreibt trotzdem weiter fleißig an Manga-Kapiteln oder doch nicht, oder wer nicht, weiß ne? das eigentlich. Hm. Ja, wie lange liegt der denn noch im Krankenhaus? Nicht, dass unsere Postkarten ankommen, wenn er wieder gesund ist. Ja, offiziell hieß es ja mal bis zum Sommer und jetzt heißt es ja aktuell, bis zum frühen Sommer würden keine neuen Kapitel mehr erscheinen. Allerdings, wir haben Anfang Juni. Für mich ist der frühe Sommer eigentlich schon da. Ja, Sommerbeginn ist ja am 1. Juli ja, und in oder Japan, 21. In Japan, keine Ahnung. In Japan genau wie hier. Ja. Naja, machen wir weiter mit dem Anime in Deutschland. Da haben wir zwei sehr interessante News. Beginnen wir mal mit der für mich interessanteren. Da geht es um KSM Anime. Die haben nämlich einen Vertrag unterzeichnet für einen Anime, der mindestens 400 Folgen umfasst. Und dieser Anime soll bald in Deutschland auf DVD erscheinen. Und da kochen die Gerüchte hoch, welche Serie das wohl sein könnte. Und bei uns kochen die Gerüchte jetzt hoffentlich auch hoch. Was glaubt ihr denn, was das für eine Serie sein könnte? Etwa Detektiv Conan? Hä? Eben, Naruto gibt es schon auf DVD, Pokémon gibt's auf DVD. Was? Nur die Filme, oder? Nee, es gab auch Pokémon-DVDs, die erste Staffel, glaube ich zumindest. Ja, ganz, ganz alt, One Piece, aber... Ne? Ja. One Piece könnte noch sein. Nein, läuft auch bei Kassel. Also viele, viele Serien, wie ihr seht, sind schon ausgeschlossen. Da bleiben gar nicht mehr so viel über. Erscheint Pokémon ist im Rennen. Nicht auch bei Kase? Die Filme, ja, Bianca. Die Serien damals, weiß ich gar nicht, wo die erschienen ist aus den DVD-Boxen. Die erschienen doch bei M4E. Ja. Wenn einem das noch was sagt. Wenn man das überhaupt so ausspricht, das war 2001, 2002, also 13 bis 14 Jahre her, muss man sich mal vorstellen. Einige Hörer waren da vielleicht noch gar nicht geboren. Unseres Conncasts. Ja. Also vielleicht. 13, 14 Jahre. Schaut 2001. an, wie alt wir schon sind, wie lange wir das schon gucken. Und wenn jetzt die Serie neu rauskommen sollte, mit natürlich mehr Folgen, das wäre in der Tat der absolute Kracher, sag ich mal. Also sagen wir mal so, ne? Weil man hofft natürlich, alle hoffen auf Conan, aber große Möglichkeit ist auch Pokémon oder auch Doraemon wird oft erwähnt. Man weiß es halt noch nicht. Wichtig zu wissen ist natürlich, Pokémon und Conan wären ja schon fertig eigentlich, vor allem am Anfang bei Conan. Da muss man nur noch auf die DVD raufpressen. Doraemon, naja, Untertitel oder was? Naja, erstmal synchronisieren, ne? Ja, Conan müsste man auch erstmal synchronisieren. Nö. Ja, man würde ja vorne anfangen natürlich. Ja, aber man müsste ja natürlich die restlichen 67 Folgen dann synchronisieren, was natürlich nur ein kleiner Teil ist, wenn man jetzt Doraemon anschaut. Aber ich weiß auch nicht, ob da der Markt in Deutschland also, so groß ist. Ich muss ehrlich sagen, es sind zwar, wenn man rechnet, mindestens 400 und maximal 625 Folgen, aber ich denke, das kann man ruhig auf 100, 200 plus minus machen. Ja, findest du? Ich würde sagen, wenn die schon so ankündigen, dann sollte das auch gehalten werden. So wie bei My Pokito damals mit den 5555 Daumen. Sollte man auch so halten, ne? 5555 Daumen und dann ein Piep machen. Das war nur Klickgewinnung, ernsthaft. Ja, die wollten nur Likes. die neuen Folgen waren ja damals die Filme, die sie gezeigt haben. Da haben sie sich dann irgendwie so mit rausgeredet, aber naja, da könnt ihr vielleicht mal im älteren News-Podcast reinhören, wenn euch das interessiert. Weil Colin stand ja schon, also die Folgen standen ja schon in den Fernsehzeitschriften. Aber dann RTL 2 antwortete dann mal auf eine E-Mail von mir, naja, leider ist es uns noch nicht möglich, jetzt neue Folgen zu zeigen. Bla, bla, bla, bla, bla, ja. Und ja. They never did. Nein, leider nicht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. KSM Anime ist noch nicht damit rausgerückt, was es denn jetzt für eine Serie ist. Natürlich also, nicht. Auch wenn ich selbst die Chancen für Detective Conan sehr gering einschätze und auch eher auf Pokémon setze, da der Markt dafür in Deutschland doch größer ist, schätze ich mal, der allgemeine Markt, hoffe ich natürlich dennoch auf Detective Conan, da das ja sehr wünschenswert wäre, wenn die Serie erscheint. Aber ich denke, wenn Kase da auch noch ein Wörtchen mitzusprechen hätte, dann würde die Serie höchstwahrscheinlich nicht bei KSM Anime erscheinen, sondern eher bei Moment mal. Kase. Gab doch erst neulich irgendwas, was so immer bei Kase erschienen ist. Und dann einfach auf einmal bei jemand anderem erscheint. Universal oder so, oder? Universum Anime? Ja, oder? Weiß ich nicht, was du jetzt genau meinst. Ich muss mal recherchieren. Ja, dann musst du das wohl tun. Ich denke aber, wenn Detective Conan auf DVD erscheint, dann wird das in erster Linie bei Kase passieren. Könnte ich mir auf jeden Fall am ehesten vorstellen. In zweiter Linie ist es mir völlig egal, weil ich einfach nur Conan will. So. Ja, genau. Okay. Aber wir erinnern uns an Magic Kaito, Kid the Phantom Thief oder wie die Serie jetzt heißt. Genau so, danke. Wunderbar. Die erscheint ja auch bei Kase im Winter 2015-16. Ja. Da ist auch noch nichts Genaueres bekannt, aber wir informieren euch darüber, wenn da was kommen sollte. Natürlich. Passend dazu, Kase will ja auch den 18. Film rausbringen im Herbst 2015. Da startet jetzt bald die Synchronisation von Der Scharfschütze aus einer anderen Dimension, Ichigen no Sniper. Und zwar beginnt die Synchronisation im Juli, wie wir exklusiv berichten durften. Richtig. Nicht wahr, Kevin? Ja, oha, genau, Philipp. Nämlich haben wir uns da mal mit Frau Karen Lehmann, Synchronregisseurin in Berlin, zusammengesetzt. Also virtuell natürlich nur. Und auch mit Kase nochmal alles besprochen. Denn auch da kamen wieder ein paar Details zu uns, die wir aber euch noch nicht sagen dürfen. Zum Beispiel die konkreten Aufnahmetermine. 4 gibt es. Aber wir sagen mal, im Juli finden diese statt. Und was gibt's noch zu sagen? Ja, eigentlich leider nichts mehr. Nämlich, es ist nach wie vor unbekannt, der finale Titel. Die Sprachfassungen, wobei natürlich von Deutsch und Japanisch auszugehen ist. Die Ton- und Bildformate, mögliche Extras und so weiter. Man weiß aber, okay, DVD, Blu-ray und Anime on Demand. Und es ist immer noch nicht klar, ob Tobias Müller nicht wieder den Termin verschieben muss. Also, ich sag mal so, die Termine stehen fest. Ja, wer weiß, ob er nicht krank wird. Also, na, das soll ja schon vorgekommen sein. Das darf er nicht. Ja, wunderbar. Nee, ja. War er krank letztes Mal oder war er einfach nur... Offiziell war er nur verhindert oder so. Ich glaube, er war wegen einer anderen Serie verhindert. So war das, wenn ich mich recht erinnere. Ist auch schon wieder ein Jahr her. Er soll sich mehr auf Conan konzentrieren. Ist eh seine beste Rolle. Ne. Aber wahrscheinlich nicht die, bei der er am meisten Geld verdient, oder? Ich meine, er macht das nur einmal im Jahr. Ja, vielleicht aber da richtig. Naja, wer weiß. Richtig Cash, ne? Wir versuchen ihn mal zu interviewen. Ja, das sollten wir echt mal machen. Jawohl, dann kommen wir zum Manga in Deutschland. Da gibt's auch wieder einige interessante News. Wir beginnen mit der Detective Conan FBI Selection, die am 7. Mai offiziell in Deutschland erschien. Wie gesagt, ich habe schon auf den Conan-Cast verwiesen, der 84. Themen-Podcast. Da gerne mal reinhören, wenn ihr weiteres zur FBI Selection wissen wollt. Und auch die Goshu Aoyama Short Stories erscheint diesen Monat in Deutschland. Genau, sind am 5. Mai erschienen. Juni, genau. 5. Juni. Da gibt's natürlich auch noch einen separaten Themenpodcast dazu. Der kommt dann im Laufe des Monats. Also da gerne schon vorfreuen und den Band schon mal vorlesen, damit ihr wisst, worüber wir sprechen. Ja, aber so eine, habt ihr ihn schon? Vielleicht eine mini Aussicht auf den Conan-Cast. Was sagt ihr zum Band bisher? Ich habe ihn noch nicht gelesen. Bianca? Also ich kenne einige seiner Short Stories schon als Animes, die verfilmt worden sind. Ich weiß nicht, ob jetzt genau diese Versionen in dem Manga abgedruckt sind. Wenn ja, Doch, doch, einige sind schon abgedruckt. Zum Beispiel Tell Me a Lie, meine ich, wurde mal als OVA umgesetzt, aber... Also ich habe sie als Anime gesehen und fand sie eigentlich recht typisch Gosho, weil es gibt immer einen Typen und ein Mädel, die Ran und Shinichi bzw. Aoko und Kaito total ähnlich sind, aber ganz süße Sachen. Und du, Kevin, was sagst du? Ich sage, jetzt komm, hau raus. Es erinnert mich wieder viel mehr an Kaito Kid. Und das freut mich sehr, weil er hier wieder, oder früher eben, sehr auf seinen Humor gesetzt hat, den ich wirklich mag und zu schätzen weiß. Ja, Gosho Aoyamas Humor, genau. Da hatten wir auch schon vier separate Podcasts zu den Magic Kaito Treasured Edition Bänden. Auch schon ein bisschen her, dass die erschienen sind hier in Deutschland. Komisch, ne? Kommt mir doch so neu vor. Ja, na gut, dann machen wir weiter mit dem Conan-Krimi-Sommer, der geht in die nächste Runde. Mord im Vergnügungspark heißt die zweite Runde, die auch schon abgeschlossen ist mittlerweile. Da geht es um Conan, also Shinichi und Ran im Vergnügungspark, so. Wie gesagt, Tropical Land. Eine Anlehnung an den ersten Fall, beziehungsweise erste Episode, erstes Kapitel, dürfte jedem bekannt vorkommen, da dürfen wieder alle miträtseln. Ja, war auch sehr amüsant, was es da auf der Egmont-Seite für Auswahlmöglichkeiten gab bei den Antworten. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe mir nur den Titel durchgelesen und habe gedacht, ja, das kann eigentlich nur ein Fall sein, weil sie nur einmal im Vergnügungspark sind. Dann machen wir weiter direkt mit der spoilerfreien Zone. Da haben wir ein paar neue Informationen zu Film 19 mit dem übersetzten Titel Die Sonnenblumen des Höllenfeuers, Goka no Himawari. Der offizielle japanische Titel hat ein bisschen gedauert, bis ich drauf gekommen bin. Sagst du jetzt noch Crunchyroll für uns, bitte? Crunchyroll. ich liebe es, danke. Da gibt's den Film leider nicht zu sehen, aber der 19. Film ist der kommerziell erfolgreichste Detective-Conan-Film aller Zeiten. Nicht wahr, Kevin? Ja, bei Crunchyroll, jetzt sage ich selber falsch, bei Crunchyroll gibt's ihn zwar nicht zu sehen, allerdings haben diese genau darüber berichtet, denn der ehemalige erfolgreichste Film, das war ja der Vorgänger, den kennt ihr alle, Ichigo no Sniper, erscheint im Herbst bei uns als Scharfschütze in einer anderen Dimension. Der nächste Erfolg, über 3 Millionen Kinokarten verkauft, über 4 Milliarden Yen eingenommen, das sind über 30,5 Millionen Euro. Und liegt vor realen Filmen sozusagen. Ja, liegt vor realen Filmen wie Fast and Furious irgendeiner, vor Dragon Ball Z. Wisst ihr was? Conan kann alles haben. Also, gib's lieber auf und bekämpft uns nicht. Wir haben uns genau. So. Feierabend. Ihn genau. Palim. Jawohl. Und so weiter. Nee, also ganz im Ernst, hammermäßige Zahlen. Es gibt nur einen Conan-Film, in Anführungszeichen, der noch erfolgreicher ist oder war. Das war das Crossover Rupan Sansei vs. Meitante Conan The Movie. Aber der zählt nicht. Nein, also er ist ja quasi nicht Teil der regulären Serie und eher als Crossover zu sehen tatsächlich und deshalb separat zu sehen. Der konnte allerdings noch mal etwas mehr einnehmen. Dennoch großartig, wirklich großartig. Conan ist ein Kassenschlager in Japan, in Deutschland auch. Der Kasee steht oben angesiedelt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir haben ja am Jahresanfang immer die Rankings von Kasee und da denke ich, Conan eigentlich mit allen Filmen vertreten. Mittlerweile glaube ich nicht mehr, aber zur Anfangszeit, die sind ja auch schon Zeit erschienen, ja, nicht mehr. 2009 glaube ich ging es los mit der Filmveröffentlichung in Deutschland und mittlerweile 9 oder 10, gerade ja, aus dem Ranking raus, also nach 4-5 Jahren, das muss man sich erstmal vor Augen führen, verkauft sich ein Film immer noch, wo gibt's denn sowas, außer bei Hollywood-Filmen, klar. Also ich muss nur ein bisschen für sprechen. Hollywood-Filme werden ja innerhalb von 4-5 Jahren auch 40-50 Mal günstiger. Das stimmt die natürlich. Die Conan-Filme bleiben im Preis dieselben und sind trotzdem noch so weit oben. Das ist erstaunlich. Ja, auf jeden Fall. Aber die Anime-Szene ist da sowieso sehr stabil, was die Preise angeht. Da gibt es leider selten Vergünstigungen. Ja, muss man doch so sagen, oder nicht? Oder ja, ist ja wirklich so. Also wir zahlen ja für eine Conan-DVD, glaube ich, immer über 20 Euro, selbst wenn es die Limited Edition nicht mehr gibt. Und ich bin schon... Früher war es noch knapp 20, jetzt sind es mittlerweile fast immer 25, ja. Und ich bin schon gespannt, was Magic Kaito Kid the Phantom Thief kosten wird. Da dürfen wir auch noch einiges hinblättern, vermute ich stark. Wir bleiben für euch am Ball, ne? Genau, ihr hört sie im News-Podcast oder zuerst auf conannews.org. Yes. Oder auf detektivconan-news.com, dort auch. Ja, ja. Machen wir weiter mit einem anderen Land als Japan und Deutschland, nämlich Italien. Die haben seit Ende April schon wieder neue Detektiv-Conan-Folgen im Fernsehen. Warum habe ich kein Italienisch gelernt? Ja, Bianca. Was es damit auf sich hat, wird uns Kevin berichten. Ja, also in Italien war es so bisher, dass sie immerhin schon 634 Folgen hatten, nach japanischer Zählweise. Und das wäre nach deutscher 685, also schon mal doppelt so viel wie wir sowieso. Und dann kommen jetzt nochmal welche dazu. In der mittlerweile 13. Staffel, also da geht's haus her. Ich glaube, Ende April haben die angefangen wieder mit neuen Folgen. Wie lang läuft es denn? Laufen die da auch wöchentlich, täglich? Wahrscheinlich täglich dann, ne? Das weiß ich leider gar nicht. Mein Italienisch ist noch ein bisschen eingerostet, muss ich sagen. Kannst du Italienisch? Nein. Okay. Nein. Alles klar. Ein bisschen Latein ist drin, aber nur medizinische Begriffe. Ja, ein bisschen Konnen oder TV. Spanisch, Französisch kann man auch einfließen lassen. Irgendwie ist ja alles ähnlich. Ja, es ist dasselbe alles. Ja. Also wer Spanisch und Französisch kann, versteht die italienischen Folgen zum Großteil. Aber ich mag die Synchro von dem trotzdem nicht so gerne. Ich habe mich da mal reingehört. Naja, gut. Naja. Ja, ich habe auch mal ein bisschen gehört. Aber ich denke, die Italiener denken genauso. Also was die Deutschen da hören, das ist ja wohl wirklich unter aller Sau. Dabei haben wir wirklich eine super Synchronisation, wie sie in der Anime-Szene nirgends so hochkarätig besetzt ist wie bei Conan. Und da kann mir niemand was anderes sagen. Niemand. Niemand. Oh ja. Nein, auch du nicht. Okay, dann lass mal. Nein, auch nicht. Machen wir weiter. Dann machen wir weiter, Kevin. Du hattest das letzte Wort. mit ein paar japanischen Dingen wieder. Und zwar geht es los mit dem süßkalten Lieferservice, der jetzt auf DVD erhältlich ist. Es gab in Japan wieder eine neue DVD zur Serie, die 193. Das muss man sich mal vor Augen führen. Da waren die Mystery Tour von damals und der süßkalte Lieferservice eben drauf. Also es geht weiter in Japan. Weiß nicht, was man da noch zu groß zu sagen müsste. Ja, genau, nämlich gar nichts. Darum würde ich gerne kurz was einwerfen. Sehr gerne. Ich kenne jemanden, der Filme sammelt leidenschaftlich. Er hat viele auch noch auf VHS, an die kleineren unter euch, das sind so diese komischen großen Kassetten, deren Band manchmal so in dem Kassettenlaufwerk ihr könnt auch den drinnen hängt und dann alles kaputt ist. Den ersten Fall zwischen Chiba und Naelko Mieke anschauen, da geht's auch noch um VHS und und Betamax. Betamax, genau, ja. Betamax. Das war Band 72, ja, bitteschön. Und der Typ hat über 1000 Filme mittlerweile und wenn ich mir vorstelle, von diesen 1000 Hüllen wären allein 200 Conan und dann noch ein paar Filme und so von Conan. Also, hallo? Ja. Hallo? Man muss sagen, aber es sind ja pro DVD nur 4 Folgen drauf. Das muss man sich auch erstmal vor Augen halten. Wenn du in Deutschland eine Serie rausbringst, meinetwegen Scrubs? Ja, wenn du da nur 4 Folgen auf eine DVD packst und sagst, okay, die kostet 30 Euro, dann weißt du aber, was du im Laden findest und was du nirgendwo in einem Haushalt findest, nämlich die DVD. Also für 30 Euro, da würden die dich auslachen, wenn die sagen, du zahlst mal 7,50 Euro für eine einzige Folge. Hallo? Ja, also die erste Staffel, nur mal so aus Jux, würde 10 Euro kosten. Und sie hat, mal gucken, wie viele Folgen hat die? Es sind 480 Minuten. Ja, okay. Conan sind 100, also das Fünffache. Ja. Für den wievielen ein Drittel des Preises, ja. Mhm. Ja, sieht man die Verhältnisse. Aber ja, in Japan sind DVDs und CDs teurer. Das ist da eben so. Ja gut, dann kommen wir zu den Einschaltquoten der aktuellen Anime-Episoden. Da habe ich mir mal die Mühe gemacht und die alle in mühevoller Kleinstarbeit rausgeschrieben, nachdem wir die jetzt nicht mehr in den... Da müsst ihr alle klicken, weil die Meldung sieht toll aus. Ja, vielen Dank, Kevin. Nachdem wir die bei den aktuellen japanischen Episoden-News dann nicht mehr veröffentlichen, habe ich jetzt eine Sammel-News damit rausgebracht. Und ja, was soll man sagen? Einige Episoden sind stärker, einige schlechter. Also so ein regulärer Trend lässt sich da sowieso nicht ablesen. Es kommt immer ganz drauf an, wie das Konkurrenzprogramm ist und dies, das, jenes eben. Ja, wenn so Schlag den Raab oder so läuft, natürlich Conan schwerer, ja. Aber ansonsten... Die gucken ja. Schlag den Raab in Japan? Und davor kommt immer Günther Jauch, die Talkshow. Wer wird Millionär oder die Talkshow? Nee, die Talkshow. Ah, okay. Die ist doch langweilig. Zu Beginn der Episoden, die wir dort aufgelistet haben, lief ja auch noch Magic Kaito 1412, was in der Regel immer schlechter lief als Detective Conan, was auch keinen verwundern dürfte. Ansonsten bei Detective Conan sind die eigentlich die Filler recht stark, aber ich hatte diesmal das Gefühl, dass es genau umgekehrt war, also dass die Manga-basierten Folgen stärkere Quoten rausgeholt haben als die Filler-Folgen. Ist ja auch mal kein verkehrter Trend. Waren die besonders spannend vielleicht? Ja, es ging ja um den Shinichi-Fall im Aquarium, den man ja auch schon aus dem Band 83, dem aktuellen deutschen Band, kennt. Genau. Also, wenn Shinichi drankommt, dann muss man das einfach gucken. Ja, Shinichi ist immer ein Highlight, genauso wie die Organisation. Ja. Dann kommen wir mal zum Manga. Da haben wir ein paar Verkaufszahlen zu Band 86, der kürzlich in Japan erschien und immer noch der aktuellste japanische Band ist. Mittlerweile wurde kein weiterer Band angekündigt und es sieht auch nicht danach aus, als würde bald einer kommen. Ich glaube, es gab ja schon so ein paar Gerüchte, dass im Herbst erst der nächste kommen soll, was aufgrund Aoyamas Pause auch verständlich ist. Insgesamt verkaufte sich der Band 86 aber doch recht gut. Normalerweise verkaufen sich in den ersten 3 Wochen, die ich immer so beobachte, rund 450.000 Bände in Japan. Oh, schön. Waren diesmal auch so 460.000, also genau im Schnitt, sage ich mal. Auch wenn der Band nicht den ersten Platz des Rankings belegen konnte, da war noch Attack on Titan auf Platz 1 und Seven Deadly Sins, was ich noch nie gehört habe. Ich weiß auch gar nicht, ob das in Deutschland erscheint. Ach, das ist in Deutschland. Ah, okay, erscheint auch in Deutschland. Zu lesen. Im Shinkan erscheint das bei EMA? Ja. Das gibt's ja gar nicht. Okay, oder ja. Shinkan oder irgendeine andere Vorschau. Also. Auf jeden Fall war es in der Vorschau drin, dann kann auch Kaizen gewesen sein. Aber ich habe schon mal davon gehört. Oder Kasei, Manga. Legen wir uns mal nicht fest. Attack on Titan erscheint auf jeden Fall bei Kaizen und ist ja so oder so der Manga-Hit der Stunde, sage ich mal. Da kein Wunder, dass Detective Conan da nichts gegen zu melden hat. Also traurig, aber wahr. Ja, also wenn ihr euch für die genauen Verkaufszahlen interessiert, gerne mal bei uns reinschauen. Okay, dann haben wir noch eine letzte Meldung hier in der spoilerfreien Zone, bevor ich Kevin dann hier in hohem Bogen rauswerfen darf. Und zwar geht es um den Detective Conan Manga in Japan, den wir heute schon häufiger besprochen hatten. Der pausiert jetzt nach den aktuellen japanischen Kapiteln, über die wir dann später im Spoilerteil noch sprechen werden. Also gerne dranbleiben, wenn ihr da gespoilert werden möchtet. Danach pausiert der Manga jetzt erstmal wieder. Und zwar bis zum frühen Sommer. Nicht wahr, Kevin? Genau, mit der Shonen Sunday 27/2015 wurde die Pause angekündigt. Das war ja auch Kapitel 924, was ihr nachher noch besprechen werdet. Ja, was gibt's zu sagen? Er sagt, naja, Pause bis zum frühen Sommer. Es soll ja auch bis zum Sommer im Krankenhaus eigentlich sein. Bis zum frühen Sommer soll die Pause andauern. Ist alles ein bisschen, wie soll ich sagen, komisch formuliert, ein bisschen ungenau, ein bisschen, ich glaube, die man schon gar gucken kann, und auch Aoyama selber wissen selber nicht genau, wie lang oder wie die aktuelle Lage so einzuschätzen ist. Denn anders kann ich diese Wortwahl nicht einschätzen. Also ich sehe es eigentlich eher so, dass Aoyama eigentlich schon von Beginn an, stand ja schon im Voraus fest, dass er bis Sommer im Krankenhaus bleiben wird. Und jetzt hat man dann gesagt, früher Sommer, damit die Fans sich auf die Barrikaden gehen. Und diese 4 Kapitel, die jetzt zwischendurch eingeschoben wurden und die wir später noch besprechen werden, die hat er, glaube ich, schon so gedanklich fertig gehabt, habe ich das Gefühl, und wollte die unbedingt zu Papier bringen. Deswegen gab es da diesen kleinen Einschnitt jetzt, und um auch wieder was Aktuelles zu bringen. Ansonsten, denke ich, ist alles regulär, so wie ich das sehe. Okay. Ja. Ist aber schwer einzuschätzen, wie gesagt, weil die Informationslage... Ja, also ich hätte es jetzt eingeschätzt als Ungewissheit beim Verlag und bei Aoyama selbst. Aber so wie du es sagst, kann es auch sein. Kann aber doch wirklich auch sein, dass es ein wenig ungewiss ist immer noch. Ja, das kann gut sein, ja. Da weiß niemand mehr, beziehungsweise Aoyama weiß mehr und Shogakukan hoffentlich auch. Wir wünschen ihm natürlich alles Beste, sagen gute Besserung, Aoyama-Sensei. Schicken nur eine Postkarte. Genau. Ja. Nein, die Aktion ist vorbei. Ja. Allerdings ab der nächsten Ausgabe 28/15 gibt es dann wieder alte Fälle. Welche ist aber noch nicht bekannt? Ja, wir werden darüber berichten. Aber das ist ja auch gemein. Der Arme ist krank und muss mal gesund werden. Der soll sich erst mal erholen. Kevin? Der Verlag ist scheißegal. So. Conan ist eine super Serie. Ja. Die nach über 20 Jahren immer noch jetzt auf Platz 2 war. 460.000 Verkäufe. Die läuft doch auch nur über 20 Jahren, weil der Verlag das Geld damit machen will. Ja, und muss. Das kann ja aber auch nur im Interesse des Verlags sein, dass sich Aoyama wieder erholt. Ja, aber lange Pausen. Ich meine, die Bände erscheinen ja auch beim Verlag. Oder sind ja vom Verlag herausgegeben. Und wenn die keine Bände herausgeben können, keinen Band, der man einfach so 460.000 Leute anlockt, dann ist das schlecht. Auf jeden Fall. Und wenn eine Serie länger pausiert, dann sinken natürlich auch die Verkaufszahlen, das ist ganz klar. Ja. Weil man dann aus der Serie rauskommt. Ich sehe das auch in Deutschland immer, wenn eine Serie, ich sag mal, ein halbes Jahr pausiert, weil die Bände eben aus Japan nicht rechtzeitig nachkommen können oder weil in Japan nicht so viel produziert wird, ist das schon schwierig. Dann kommt man selber immer aus dem Trott und vergisst dann wieder, wir hatten es ja auch schon bei Detective Conan, dass ein halbes Jahr kein Band erschien. Da fliegt man dann schon mal raus aus der Serie. Man vergisst ein bisschen die Serie, ja. Man widmet sich anderen Dingen, anderen Serien vielleicht, ne? Ja. Und das kann dann auch... Und ja, da muss man sich wieder... Ich kann Shogakukan verstehen, auch wenn ich's blöd finde, aber so ist es halt, wenn es um Geld geht, immer und überall. Ja, das ist der Kapitalismus, der auch vor Japan nicht Halt macht. Natürlich nicht. Ja. Na gut, Kevin. Dann darf ich dich jetzt... Du hast lange drauf gewartet. Jetzt schmeißen wir dich über die Planke. Ja. Ja. Ahoi. Mein eiskalter Blick von Jin trifft dich und... Oh. Dann schießt es dir schnell noch an die Wange. Mein Haki. Alles klar. Okay, Kevin. Kevin hat sich ja eigentlich immer selbst abgeschossen bisher. Ichigendo Sniper. Alles klar. Okay, Kevin. Jawohl. Ich bedanke mich für die Teilnahme und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal im Juli 2015. Hören wir uns dann wieder. Genau. Und davor bei den Goshu Aoyama Short Stories. Ja, okay, gut. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß weiterhin. Auch den Zuhörern, die da bleiben, viel Spaß weiterhin. Und alle, die mit mir abhauen, weil sie keine Spoiler mögen, weil sie wie ich da höchst allergisch reagieren. Ah, mein Ausschlag beginnt wieder. Dann drücken wir jetzt auf Stopp. Narkoleptischer Anfall. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles klar, bleibt dran. Hört zu. Nach der Werbung geht es weiter. Gut, dann kommen wir zu den japanischen Episoden, wie gesagt. Und da beginnen wir mit der ersten Episode 777, eine schöne Schnapszahl. Darauf heben wir erstmal ein. Nein, nicht wirklich. Da ging es um die Detective Boys versus Detective Elderlies. Was hat es denn damit auf sich, Bianca? Ja, diese Episode ist, da sie eine Filler-Episode ist und nicht viel passiert, nicht wirklich der Jackpot, 777, dennoch sehr interessant, denn in dieser Episode treffen die Detective Boys auf die Detective Silvers, eine Gruppe, die ihnen nacheifert, bestehend aus vier alten Leuten, Mitsuhiko, Ginta, wie die Frau hieß, weiß ich gar nicht mehr, die hieß auf jeden Fall nicht Ayumi und wie der Mann hieß, weiß ich auch nicht mehr, aber... Genau, diese eifern den Detective Boys ziemlich nach, hatten sich vor einem Monat gegründet und identifizieren sich auch ein wenig mit denen. So wird Mitsuhiko von Mitsuhiko angesprochen, Genta von Ginta und so weiter und so fort. Wobei Conan der festen Überzeugung ist, dass dieser Typ garantiert gar nichts mit ihm gemeinsam hat. Und es kommt natürlich einen Tag nach ihrem Treffen schon wieder zu einem Mordfall. Der erste Mordfall für die Detective Silvers, die erstmal total in Panik ausbrechen, Beweise vernichten, weshalb Megure sie eigentlich alle verhaften würde, aber es dennoch nicht tut. Und diese vier sind sich nicht ganz einig, wie denn der vermutliche Täter aussah, den sie in das Haus dieses Opfers haben flüchten sehen. Das macht Conan natürlich stutzig und der Fall nimmt eine komplett andere Wendung. Was das ist, möchte ich nicht verraten, denn ich möchte euch ja nicht spoilern. Wie fandst du denn die Folge, Bianca? Ich fand die Folge auf jeden Fall amüsant. Ich würde ihr sogar Was? Ich fand sie amüsant, weil der Fall eine andere Wendungen auf einmal genommen hat mittendrin. Anfangs dachte ich, boah, das ist ja alles viel zu einfach, aber dann ändert sich das ja dennoch. Außerdem fand ich die alten Leute total interessant. Hat Spaß gemacht, die Folge zu gucken, dafür, dass es ein Fillerfall war. Und auf Fillerfall-Skala würde ich dann sagen, dass sie doch 4 von 5 Sternen bekommt. Haben wir schon 2 verschiedene Skalen. Einmal für richtige Fälle, einmal für dumme Fillerfälle, ja. Tja. Also, ja, ich fand die Folge auch sehr schwierig. Also die Idee, eine Detektivgruppe, also mit älteren Personen gegen die Detective Boys antreten zu lassen, fand ich sehr gut, um ehrlich zu sein. Da hätte man auch mal wegen 2. draus machen können mit der Idee. Aber wie es dann am Ende umgesetzt war, diese ältere Gruppe war dann doch sehr alt für meinen Geschmack. Und ja, dass es dann auch keine wirklichen Verdächtigen gab, sondern die Verdächtigen aus eben diesen älteren Detektiven bestand, ja, war auch mehr oder weniger schlecht. An sich aber ein ganz ordentlicher Fall, aber jetzt kein, den ich unbedingt empfehlen würde, weil man die Idee hätte besser umsetzen können, finde ich. Witzig war, fand ich sie auch eigentlich nicht. Ich gehe mal auf 2 von 5 Detective Boys Abzeichen, weil es hier so gut passt. Ja, muss ich mich anschließen. Also ich habe vom Titel her auch gedacht, dass es was anderes wird. Ich hatte mir jetzt so einen Detektivwettstreit vorgestellt zwischen den Alten und den Jungen, dass sie vielleicht irgendwelche Codes lösen oder so. Aber ja, genau. Da war leider gar nichts von. Und dann, ja, dann waren plötzlich die alten Leute auf einmal verdächtig. Und da habe ich gedacht, ob die wirklich als Täter darstellen, ob das so klappen würde. Und naja, also, naja, und dann im Endeffekt, ja, haben sie dann auch nicht wirklich gegeneinander ermittelt, also, sondern, also es war eigentlich kein Wettstreit in dem Sinne. Und ja, auch der Fall an sich, den fand ich nicht so gut und auch nicht so unbedingt nachvollziehbar. Manche Motive kann man ja nachvollziehen, aber da fand ich weder den Ablauf noch die Gründe und so irgendwie besonders gut gelungen und durchdacht. Hab mir da so wesentlich mehr drunter vorgestellt und ja, schließe mich deshalb an bei Philipp und vergebe auch nur 2 von 5. Was haben wir denn da überhaupt so angehabt? Nichts. Ja. Fernseher. Fernseher, ja, die in der Wohnung standen. Man hätte es ja auch so machen können, dass die Detective Elderlies oder wie auch immer sie hießen, auftreten und dann mit den oder gegen die Detective Boys ermitteln und man sie dann später in einer anderen Filler-Episode nochmal wieder dazu holt, dass man sozusagen eine Kontinuität innerhalb der Filler-Folgen hat, wie das jetzt zum Beispiel auch bei den Folgen mit Eri ist, vor Gericht. Ich weiß gar nicht mehr, wie die genau hießen. Da gab es auch schon 2 in Deutschland, Kampf, oder nicht? Irgendwie Kampf vor Gericht, Teil 1 ja, oder irgendwie so. Sowas. Kampf im Gericht. Ich glaube, die hießen alle Kampf im Gericht, nur mit 1, 2 und 3 oder so. Ja, kann gut sein. Die gab es ja auch schon ewig nicht mehr. Aber sowas finde ich an sich gar nicht verkehrt, wenn es sowas gäbe. Aber jetzt haben sie sich hier selber etwas in den Weg gelegt. Die Detective Boys Abzeichen oder was auch immer. Ja, naja, gut. Machen wir weiter mit der nächsten Episode 778. Der verschwundene Engel im Trugbild. Für mich eine sehr konfuse Episode. Also es geht los in der Detektei Mori mit Conan, Ran und Kokoro, das Standard-Trio. Da kommt dann eine Klientin in die Detektei und möchte, dass ihr Mann wiedergefunden wird. Da machen sich Kokoro und die Gruppe auf die Suche nach diesem Mann an einen Strand. Und dort wird dann auch huch ganz plötzlich eine Leiche aufgefunden, so wie das dann eben ist in Filler-Episoden. Danach wird dann direkt weiter ermittelt mit ein paar Kommissaren, die da aufgetaucht sind. Oder Inspektoren oder Polizisten oder was auch immer. Die aber keine wirkliche Rolle im Ermittlungsverlauf spielten, die einfach irgendwie da waren. Und am Ende tauchten dann noch zig Personen auf, die irgendwas mit dem Fall zu tun gehabt haben sollen, aber dann im Endeffekt doch nicht so wirklich hatten, sondern alle nur einen ganz kleinen Teil dazu beigetragen haben. Ja, und wer dann am Ende der Täter war, das dürft ihr euch dann selber anschauen. Eine Digitalkamera spielt am Ende noch eine entscheidende Rolle. Das war ja auch der Next Connens Hint. Ja, also was soll ich sagen? Für mich eine sehr unterdurchschnittliche Folge. Wie gesagt, Standard Filler, eine Leiche wird gefunden, es wird ermittelt. Man weiß gar nicht, wo die ganzen Indizien am Ende herkommen und ja, für mich sehr undurchsichtig und konfus. Also ich kann dir leider auch nicht über 2 von 5 Digitalkameras hinausgehen. Also ja, war nicht meine Filler-Episode. Ja, dann mach ich mal einen kleinen Schritt nach vorne, weil mir die Episode ein bisschen besser gefallen hat als die andere, weil ich da sozusagen den roten Faden Film 1 gefunden habe. Den scharlachroten Faden, ja. Zu dem kommen wir auch gleich noch. Genau. Merkt ihr das für die Überleitung? Weil wunderbar. Man hat hier wirklich, fand ich, ja, hier war sozusagen die Kontinuität, die Story war erkennbar. Also Kokoro wird engagiert, um einen verschwundenen Ehemann zu finden, der später ermordet aufgefunden wird, dann wird halt rausgefunden oder versucht zu ermitteln, wie es dazu kam, indem halt alle möglichen Leute in diesem kleinen Örtchen befragt werden. Und ja, das hat mir, ja, wie gesagt, von der Story her schon mal mehr gefallen als die letzte mit den älteren Herren und Damen. Ja, deshalb, ja, vergebe ich hier eine leicht bessere Bewertung und gehe auf die durchschnittliche Bewertung von 3 von 5 Bildern. Okay, dann nehme ich den scharlachroten Faden in die Hand. Danke für die tolle Überleitung, Olli. Und es geht weiter dann mit der nächsten Episode 779, der scharlachrote Prolog, der Auftakt zu dem kommenden Kampf zwischen Bourbon und FBI, der sich noch über die nächsten Episoden strecken wird. Da kommen wir dann später noch dazu. Aber zunächst möchte ich gerne mal wissen, worum es denn im scharlachroten Prolog ging, Olli. Ja, das ist auf jeden Fall eine weitere Highlight-Episode. Und zwar bekommen wir am Anfang nochmal, nachdem ja jetzt die Filler dazwischen geschoben wurden, was ja eigentlich total gemein war in dem Sinne, nochmal einen kurzen Rückblick, worum es überhaupt davor ging. Und zwar war das ja so, dass die angespannte Teeparty davor spielte und Bourbon im Krankenhaus ermittelte und nach einem Rikomichi Kusuda suchte. Der eine oder andere kennt diese Person vielleicht noch. Und da erzählt dann Takagi halt Bourbon oder Amuro, wie man ihn auch nennen möchte, dass halt von den Ermittlungen damals, dass damals eben ein Wagen gefunden wurde, der, ja, wo innen halt Blutspuren gefunden wurden, die auch bis zum Teil nur ganz klein waren, 1 bis 3 Millimeter groß, und Bourbon kommt dann eben auf einen Gedanken und denkt dann, wenn die Blutspuren nur diese Größe haben, dann, genau so geht es nämlich weiter, wir wissen es nicht, was er denkt, wie immer, dann ja, schwenkt die Szene sozusagen um in eine Grundschule, wo eine junge Lehrerin mit Jody telefoniert, was auch schon mal recht interessant ist. Und zwar ist, wie wir später erfahren, ich kann noch mal ein bisschen vorgreifen, ist diese Lehrerin eine Freundin von Jody, die ihr Japanisch beigebracht hat. Und ja, die stehen halt immer noch in Kontakt, wollen sich halt treffen und ja, telefonieren eben deswegen miteinander. Und ja, nachdem dann die Lehrerin dann sozusagen, nachdem das Gespräch beendet wurde, sieht man dann eben auch, dass Jody halt mit Camel nochmal kurz darüber spricht und sie halt aufklärt, wer die Lehrerin ist, woher sie sich kennen. Dann schwenkt die Szene, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so genau zusammenkriege, weil das einfach so spannend ist, nämlich tauchen dann auch noch Bourbon und Wermut auf in dem Wagen von Amuro oder von Wermut, ich weiß nicht, in welchem. Ist ja auch egal, ist nicht so wichtig. Jedenfalls erzählt halt Bourbon Wermut, dass er von der Lehrerin engagiert wurde als Detektiv, weil sie glaubt, verfolgt zu werden. Und ja, das dann plötzlich sieht aber Bourbon, wie eine Person, in dem Fall die Lehrerin, was man dann erkennt, die Treppe hinuntergestoßen wird in einem Park, in einem öffentlichen Park, wo sie sich treffen wollten. Und er erkennt nur die Silhouette des Täters, läuft dann weg, Also der Täter läuft weg. Bourbon läuft weg, ja. Zeugenflucht. Er ruft dann halt noch die Polizei und den Krankenwagen. Damit geht's dann auch weiter. Takagi und Megure ermitteln. Und Jody wird halt zum Tatort gerufen, weil sie ihre Freundin ist. Dort ist auch Kamel anwesend. Also Megure und Takagi haben ganze Arbeit geleistet, weil sie auch Kamel, der ja vorher mit der Lehrerin, also telefoniert hat, nicht er, sondern Jody, von seinem Handy aus. Deswegen haben wir halt Polizisten, alle möglichen Leute, mit denen die Lehrerin in Kontakt stand, zusammengerufen. Und dann fahren die alle zusammen in die Grundschule, wo die Lehrerin halt war, finden halt dort dann heraus, dass dort in der Grundschule der Tatort war. Die Lehrerin lebt übrigens noch, nur mal so, um die ein bisschen hier auch zu kommen. Ja, in der Grundschule war der Tatort und ein Lehrer war noch da, der Sportlehrer, glaube ich. Und die Lehrerin hat sich auch noch mit zwei Eltern getroffen von Grundschülern, die halt ja nicht so zufrieden waren mit der Lehrerin von den Leistungen her oder Lehrmethoden. Und ja, dann kommt es ganz dick, indem dann nämlich auf einmal Bourbon auch noch in dieser Schule auftaucht und dann eben davon erzählt, dass er von der Lehrerin engagiert wurde. Und ja, jetzt sind im Prinzip alle Personen sind versammelt und Bourbon erfährt dann eben, denkt, Jody und Kamel sind Lehrer an der Schule, wird dann aufgeklärt, dass es sich um FBI-Agenten handelt. Und ja, also die Szene spitzt sich auf jeden Fall total zu. Es treffen so viele Leute aufeinander. Und ja, die Episode endet dann damit. Es wird halt auf jeden Fall noch weiterhin der Mord aufgeklärt. Oder nicht der Mord, der Unfall wird aufgeklärt. Fast Mord. Hat nicht ganz geklappt, ja. Und ja, aber also es ist auf jeden Fall beides spannend. Wir können uns auf die nächsten Episoden freuen. Also zum Bewertungsmäßigen gehe ich gleich mal über. Ich bin so im Redefluss drinne. ja, ich finde, auf jeden Fall die Haupthandlung geht auf jeden Fall weiter mit allen wichtigen Personen sozusagen. Also Partei, FBI, Conan, Organisation ist dabei. Da geht's weiter. Bourbon findet eventuell heraus, was mit Riku Michikuse da geschehen ist. Der normale Fall in dem Sinne, der Anschlag auf die Lehrerin wird auch weiterhin bearbeitet. Finde ich auch spannend, das halt rauszukriegen, wie das passiert ist, weil ja Bourbon sozusagen von ihr engagiert wurde. Und ja, auch das finde ich sehr spannend. Bin wirklich gespannt, wie es da weitergeht. Und auch wenn ich am Anfang einer Episode, weil man noch nicht unbedingt was sagen kann, von der Bewertung her, traue ich mich dieses Mal schon. Und würde jetzt auf jeden Fall auch schon mal eine Bewertung von 4 von 5 All-Stars geben, weil alles dabei ist. Und ich denke mal mit Tendenz nach oben. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich würde auch noch einen Tick höher gehen. Habe die Episode noch nicht gesehen, aber wir werden ja im nächsten News-Podcast noch den ganzen Fall besprechen, der dann noch im kommenden Monat weitergeht. Womit ich auch direkt mal zu den kommenden Episoden übergehe. Am 6. Juni lief bereits der zweite Teil dazu, Scharlachrote Verfolgung, am 13. Juni kommt dann Scharlachrote Kreuzung, am 20. Juni kommt Scharlachrote Rückkehr und am 27. Juni dann die Scharlachrote Wahrheit, also wieder ein scharlachroter Faden, der sich hier durch den Juni zieht. 4 Episoden, 4-mal Scharlachrot, alles aus Band 84, 85, ja, Scharlachrot, alle Leser des japanischen Mangas dürfen wissen, worum es denn hier genau geht. Und wir werden es dann im nächsten News-Podcast wie gewohnt besprechen, was es denn mit diesen Episoden auf sich hat und wie wir die Umsetzung der Manga-Kapitel in die Anime-Episoden denn finden. Also da gerne dann reinhören im nächsten News-Podcast. Wieder mal sehr, sehr empfehlenswert, ja. Es ist so verdammt spannend. Genau, jetzt geht's richtig los mit Bourbon, FBI und den ganzen All-Stars, wie Olli so schön sagte. Jawohl. Dafür, dass es danach dann wieder abflacht, wie immer. Man weiß es noch nicht, Aber ich denke, die Detective Boys waren lange nicht mehr zelten. Vielleicht lassen sie ja wieder einen Drachen steigen. Oh Gott, nein, hör mir auf damit. Dann lieber die Detective Elderlies oder der verschwundene Engel im Tuchbild. Ja, na gut, das dürfen sich die Anime-Produzenten dann ausdenken. Wir machen jetzt weiter mit den Manga-Kapiteln. Wie gesagt, Aoyama war ja eine längere Zeit im Krankenhaus. Ist es vielleicht immer noch, man weiß nichts Genaues. Aber es gab jetzt im letzten Monat 4 neue Kapitel, 921, 22, 23, 24. Mit den Titeln Run Girl Teil 1 und Teil 2 und Shinichi Boy Teil 1 und Teil 2. Und also, ich habe nur die Titelbilder gesehen, aber sie sind so süß. Ja, also ich find's auch wundervoll gezeichnet. Da kann man überhaupt nichts machen. nichts sagen. Machen nichts kann man auch nicht. Tun. Eigentlich wollte man könnte eventuell hier noch so ein Mustache hinmalen. Ich kann nichts dagegen tun, ja, genau. Schön. Schritt für Schritt schauen wir uns jetzt die ganzen Kapitel an. Also die Zeichnungen, die sind wirklich exzellent. So als wäre Aoyama nie im Krankenhaus gewesen. Und es ist ja ein Fall mit 4 Kapiteln, 2 geteilt. Einmal 2 Kapitel aus der Sicht von Ran und 2 Kapitel aus der Sicht von Shinichi. Es geht damals um den ersten Kontakt zwischen den beiden. Im Kindergarten war das damals. Da haben sich die beiden kennengelernt. Zunächst sieht man das Ganze, wie gesagt, aus Rans Sicht. Also in der Gegenwart gehen Ran, Sonoko, Sera und Conan auf dem Nachhauseweg spazieren von der Schule und dann erinnern sich die beiden, also Ran einmal und dann Conan an die Geschehnisse damals. Ja, ist sehr interessant, vor allem auch da Kogoro und Eri zu sehen sind, Yusaku, Yukiko damals, also wirklich, wirklich klasse. Was mir besonders gefallen hat, dass Kogoro damals kurz vor seinem ersten Arbeitstag bei der Polizei in Tokio war. Wer sich erinnert, der weiß, dass Kogoro ja Polizist war unter der Leitung von Juzo Megure. Und dass Kogoro damals ja auch noch mit Eri zusammen war. Also solche Einblicke gibt es bei Detective Conan nicht so häufig und demnach umso schöner. Einen wirklichen Fall gibt es in dem Sinne gar nicht. Der kommt dann erst in dem 3. und 4. Kapitel bisschen ans Tageslicht, wo es dann um Shinichis Sicht geht. Ansonsten geht es mehr um süße Szenen zwischen dem 4-jährigen Ran und dem 4-jährigen Shinichi. Sehr, sehr schön gemacht. Sehr, sehr schön gemacht. Also die Zeichnung wirklich, ich kann es nochmal betonen, 1A. Dafür, der Fall fehlte mir schon ein bisschen, um ehrlich zu sein. Ja, was bleibt zu sagen? Und Shinichi war für seine Verhältnisse damals natürlich ein bisschen schlau, was man aber Goshu Aoyama nicht vorwerfen darf, finde ich. Also Shinichi ist ja der Hauptcharakter. Demnach klar, dass der sehr, sehr intelligent oder fast überintelligent dargestellt wird. Also ich meine, das, was er kann, kann da eigentlich niemand wirklich, oder? Ja, wobei, Gott hilf. Das kann man auch auf die Detective Boys dann halt auslegen. Ich meine, die Kinder, die tote Menschen, Mordopfer und so sehen, also ne, das geht im Prinzip in dieselbe Richtung. Aber bleiben wir erstmal hier. Also ich fand's auch sehr schön und abwechslungsreich mal diese Konstellation. Also einmal halt den Fall, sagen wir ruhig den Fall aus Rands Sicht zu sehen und dann aus Shinichis Sicht halt. Es hat sich an einigen Stellen geähnelt, aber dann halt wieder doch nicht. Und ja, das Mysteriöse kam dann eben erst bei Shinichis Sicht mit rein. Aber ja, trotzdem fand ich dann die ersten beiden Kapitel aus Randsicht nicht weniger uninteressant, muss ich sagen. Also auch die habe ich mit Interesse gelesen und verfolgt, weil ja, es halt auch einfach so ist, man erfährt so wenig von den beiden außerhalb ihrer Oberschulzeit sozusagen. Und ja, deswegen ja, fand ich auch damals den Fall von den beiden in der Schule, wo sie die Schnitzeljagd quasi gemacht haben, noch mit dem Professor. Auch das war ja sehr gelungen und auch jetzt wieder es ist was anderes. Klar, es ist nicht klassisch halt Aoyama Krimi sozusagen, sondern mehr Aoyama Unterhaltung, aber trotzdem wirklich sehr interessant und ja, besser als jeder Füller alle Male. Und ich freue mich schon sehr, wenn das dann in ein paar Jahren auch zu uns kommt. Ja, genau. In einem Jahr dürfte es ja ungefähr der Fall sein, also so gegen Sommer 2016, ich würde sagen August 2016 vielleicht, ohne mich da festlegen zu wollen. Mal schauen, was EMA da macht. Also sind ja jetzt, haben jetzt ja dadurch, dass Detective Conan in Japan mehr oder weniger pausiert, Zeit, um da ein bisschen was aufzuholen. Das ist dann aber auch ein anderes Thema. Ich fand's auch sehr schön, als im ersten Kapitel zur Shinichi-Sicht, also das dritte Kapitel eigentlich, Shinichi, der vierjährige Shinichi, zu seiner Mutter sagte, dass er nie eine Brille tragen wird. Solche Szenen haben das Ganze immer wieder aufgelockert und waren dann sehr amüsant, auch für den Leser. Da merkt man auch, dass Aoyama seinen Humor nicht verloren hat. Und es hat sich auch so gelesen, als wäre nie etwas mit Aoyama passiert gewesen. Also ich merke da den Bruch selber überhaupt nicht. Und ja, deswegen möchte ich hier noch eben zum Schluss einwerfen, dass ich 4 von 5 Kindergartenbetten vergeben möchte. Oder Deckchen. Ja, da gehe ich mit. Also 4 von 5 Abzeichen von dem Kindergarten, die ja eine zentrale Rolle spielen. Der eine fehlt, weil mir eben dieser Fall fehlt. Also eine Schnitzeljagd oder so wäre, glaube ich, nicht verkehrt gewesen. Irgendwie irgendwas, was noch dazu passt. Boah, also so, ja, so ein roter Faden vielleicht. Aber an sich auch nicht verkehrt, mal 4 Kapitel zu bringen mit 2 verschiedenen Sichten. Das gab's ja so auch noch nicht so häufig. Ich meine, wir hatten ja neulich, das hatte ich schon mal zu Olli gesagt, dass wir mal den Fall hatten, dass aus Kogoros Sicht ein Fall dargestellt wurde. Das war in der Bar damals, wer sich erinnert, Kogoro in der Bar, wo alles aus Kogoros Sicht erzählt wurde. Sehr, sehr schöner Fall damals gewesen. Und solche verschiedenen Erzählstile, die machen das auch immer sehr interessant. Ich meine, es gibt sehr wenig Kapitel oder Fälle, die aus Rands Sicht erzählt werden. Eigentlich gar keins, denn Shinichi oder Conan steht immer im Zentrum. Und hier haben wir mal eine ganz andere Perspektive, auch wenn es dann natürlich die 4-jährige Ran ist, was natürlich auch wieder was anderes ist als aktuell. Aber ich meine, im deutschen Anime gab es ja auch schon so eine Folge, wo Ran ermittelt oder die Detektivin ist, eine Filler-Episode. Ja, Rans erster Fall. Rans erster Fall, ja genau. Das fand ich auch sehr schön, weil man mal was anderes hatte. Und sowas könnte Aoyama dort durchaus öfter bringen. Also das hat mir dann auch wieder sehr gut gefallen. Also ist so ein, ja, also ich find's allgemein sehr schwierig zu bewerten, weil eben dieser Fall fehlt. Es fehlt der eigentliche Fall. Punkt. Das ist eigentlich das Hauptmerkmal, das mir hier irgendwie fehlt. So, danke. Gut. Ja, und daran schließt eben auch mein Wort zum Sonntag, das ich ja vorhin schon angepriesen hatte an, dass Aoyama mal ein bisschen Zeit sich nehmen sollte, um die Ereignisse zu reflektieren, mal zu schauen sollte, was denn aktuell an offenen Fragen noch in der Serie rumgeistert mit Itakura, Rum, Scotch und so weiter, dass das alles mal Revue passieren lassen sollte und nicht jetzt überhastet Kapitel veröffentlichen sollte, was er die ganze Zeit macht, da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, sondern dass er mal einen Punkt setzen sollte und sagen sollte, okay, ich guck mir jetzt mal guck mich um, was passiert ist und setze dann daran oder schließe daran an, aber naja gut, wenn ihr da mehr das wissen wollt. Das macht er ja leider schon lange so. Also es geraten so viele Sachen in Vergessenheit. Ich habe eher das Gefühl, Gosho Aoyama erfindet neue Probleme, anstatt alte zu lösen. So ist es. Was den Manga noch viel zu lang in die Länge zieht. Stellt euch mal vor, der stirbt an irgendeinem Krankenhauskeim. Was haben wir dann davon? Viele offene Fragen. Auch wenn er auch so ist, ja dann auch, selbst wenn nichts passiert und der Manga normal zu Ende geht, ist ja auch die Gefahr, sag ich mal, groß bei so vielen Details, die dann vor 30 Bänden waren, dass er das einfach mal vergisst und ihm vielleicht im Nachhinein auffällt, oh, da habe ich ja noch was vergessen aufzuklären. Ja, so kleine Sachen könnte er meinetwegen im Interview auch irgendwann mal aufklären, aber so die grundlegenden Sachen sollte er schon in den Manga einbauen, natürlich, dass man das auch so dann weiß, naja. Genau, also Kapitel 924 jetzt, wann Kapitel 925 kommt, steht in den Sternen. Nächste Woche, oder die nächsten Wochen gibt's wieder Wiederholungen. Welche das sind, steht noch nicht fest, hat ja Kevin vorhin schon gesagt. Wenn mehr dazu bekannt ist, wann es die nächsten Kapitel gibt, erfahrt ihr das wie immer hier in der spoilervollen Zone. Spoilerfrei ist sie ja nicht. Ja. Aber auch auf conninnews.org ist es nachzulesen. Genau, oder conninforum.org, da diskutieren wir über alle aktuellen Ereignisse. Im Conninwiki wird es stehen, conninwiki.org. Ihr könnt es im Conincast hören, auf iTunes, als Conincast sind wir dort zu finden. Ja, genau, jetzt genau zuhören, jetzt wisst ihr nämlich, wo ihr diesen Podcast hören könnt. Genau, bei iTunes unter Conincast, wie gesagt, oder ihr hört uns auf conninnews.org. Bei Facebook sind wir auch zu finden, allerdings nicht der Conincast, aber der ist dort auch verlinkt, mit Sicherheit. facebook.com/conninnews. Auf Twitter ist auch der Conincast verlinkt. twitter.com/conninnews oder auch twitter.com/conincast, wenn ihr speziell dem Cast folgen wollt. Wir haben eine Instagram-Seite, instagram.com/conninnews, eine YouTube-Seite, youtube.com/conninnews, und das war es hoffentlich. Ich denke jedes Mal, ich habe was vergessen, aber es dürfte vollzählig sein. Alles dabei. Auf YouTube hört ihr nochmal die besten Szenen dann aus dem Conincast. Genau, du musst dich nicht rechtfertigen, nicht wahr, Olli? Ja, genau. Da gibt's immer vorab schon in der Regel ein paar Ausschnitte aus dem nächsten Conincast. Also da sehr empfehlenswert unser YouTube-Account, wie gesagt. youtube.com/conninnews. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, macht's gut. Bis zum nächsten Monat. Und weil Kevin es vergessen hat, wuhuu! Oder wie es geht, keine Ahnung. Und bleibt singen. Jawohl. Was machen wir denn sonst, Olli, wenn wir nicht mehr laufen haben wollen? Dann drücken wir einfach den Daumen zu dem großen viereckigen Knopf. Und drücken. 1, 2, 3. Drücken. Drück doch! Oder auch abschalten. Gleich nach der Werbung geht es weiter. Goku no Himawari, Meta Nekona. Jetzt im Kino. Olli, du brauchst doch nicht rechtfertigen hier im Conincast.